Quelle und Strom von Pötefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Quelle und Strom von Pötefi. Weich ist der Quelle Schaum und ihr Gemurmel klingt melodienreich in meinem Ohr. Es klang von solchen weichen, sanften Tönen durch meine Jugendzeit ein ganzer Chor. Ja, mein Gemüt war damals eine Quelle, und ihre Wogen hüpften himmelwärts. Für Sonne, Sterne, Mond war sie ein Spiegel, der muntere Fisch darinnen war mein Herz. Jetzt ist der Quell ein großer Strom geworden, der jenes friedevolle Lied verlor. Es peitschten Stürme, die empörten Wogen, kein Sternbild schaut nunmehr daraus hervor. Blick nicht hinein, o Himmel, denn dein Bildnis ward längst von Schaum und Gischt hinweggespült. Der Quelle Boden haben Ungewitter bis in die tiefsten Tiefen aufgewühlt. Und was hat jener Blutfleck zu bedeuten, da mitten in dem Schaum- und Schlammgemisch? Die böse Welt fing dich mit ihrer Angel. Du blutest, armes Herz, verwaister Fisch. Ende von Quelle und Strom von Pötefi.